Der Sprecher der Vertretung Panmunjom der koreanischen Volksarmee nahm am 14. Juli eine Stellung im Zusammenhang damit, dass die USA zurzeit mit tollwütigen Atomkriegsmachenschaften gegen die TVIAK ihre Absicht zur ewigen Besetzung Südkoreas offenbaren. Darin hieß es, die USA-Truppen verlegten am 11. Juli das Kommando ihrer 8. Armee in Südkorea, das sich 64 Jahre lang im Stützpunkt Ryongsan in Seoul befand, in die Basis Humphrey im Pyeongtaek-Bezirk Gyeonggi. Hier veranstalteten sie mit den Häuptlingen der Regierung und Armee, den alten rechtsradikalen Konservativen und weiteren, eine Eröffnungsfeier für das neue Gebäude. Somit propagieren die USA lautstark die Verlegung des Kommandos der 8. Armee in Südkorea als Stoß und Vortruppe des Aggressionskrieges in Pyeongtaek. Das ist eine Offenbarung ihrer Absicht zur ewigen Okkupation Südkoreas und zeigt deutlich, dass sie mit der südkoreanischen Armee um jeden Preis gegen die TVIAK vorgehen wollen. Die Trump-Administration der USA redet vom kostenlosen Einsteigen im Bereich der Sicherheit und zwingt Südkorea dazu, die Kosten für die Aufrechterhaltung ihrer Truppen zu steigern. Das zeigt eindeutig, dass ihr Zwang es zum Ziel hat, durch die Verstärkung der Militärbasen der US-Truppen in Südkorea einen Aggressionskrieg gegen die TVIAK zu entfesseln. Das Ziel der amerikanischen Asienpolitik über die Jahrhunderte ist es, die koreanische Halbinsel für einen wichtigen strategischen Stützpunkt, wo sich die Kräfte der seeischen und der kontinentalen Mächte kreuzen, zu halten, Südkorea besetzt zu halten und das ganze Korea zu erobern und darüber hinaus die Ambitionen auf die Weltherrschaft zu realisieren. Die Tragödie der USA besteht darin, dass sie die unerschöpfliche Kraft der koreanischen Volksarmee nicht richtig wissen. Die Militärbasen der US-Besatzungstruppen in Südkorea, die als erstes Angriffsziel der koreanischen Volksarmee sind, können den vernichtenden Schlag der Langstreckengeschütze der Volksarmee nicht ausweichen, egal ob sie in Pyeongtaek oder Busan sind. Falls die US-Imperialisten trotz der Warnungen der TVIAK weiterhin in Südkorea stationiert halten und sich mit unsinnigen militärischen Konfrontationsmachenschaften beschäftigen, werden sie sich von einem bitteren Untergang nicht befreien.